Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 981 an Schiller. Bei unserem Theater gibt's, wie sonst, besonders aber jetzt aus mancherlei Verhältnissen, allerlei Geklätsch, und man hat ersonnen, wahrscheinlich um die Bäcker zu indisponieren, dass wir bloß mit Austeilung des Stücks so lange gezaudert hätten, weil wir die Unzelmann erwartet hätten, die nun nicht komme. Wissen Sie etwas, das diesem Gerede einen Schein geben könnte, so teilen Sie mir es mit. Ich muss einmal ernst machen, wenn das Ding nicht schlimmer werden soll. Sagen Sie mir doch, wie Sie sich mit den Ihrigen befinden? Goethe.